Erster die Weisheit ruft. Sie spricht laut. Zweiter sie steht oben auf den Wegen. Sie steht auf den Pfaden. Dritter sie ruft an den Toren der Stadt. Sie ruft am Eingang. Vierter sie ruft alle Männer. Sie ruft alle Menschen. Fünfter ihr Einfachen, lernt klug sein. Ihr Dummen, lernt verstehen. Sechster hört gut zu. Ich sage euch gute Dinge. Ich sage, was richtig ist. Siebter, ich spreche immer die Wahrheit. Ich hasse schlechte Worte. Achter, meine Worte sind gut. Sie sind nicht falsch. Sie sind nicht böse. Neunter, kluge Menschen verstehen meine Worte. Sie sind einfach für alle, die lernen wollen. Zehnter, nimmt meine Lehre an. Sie ist besser als Silber. Wissen ist besser als gutes Gold. Elfter, Weisheit ist mehr wert als Schmuck. Nichts ist so gut wie Weisheit. Zwölfter, ich, die Weisheit, bin klug. Ich habe viel Wissen. Dreizehnter, Jahwe Ehren heißt böses Hassen. Ich hasse Stolz und schlechtes Verhalten. Ich hasse Lügen. Vierzehnter, ich gebe guten Rat. Ich bin klug. Ich bin stark. Fünfzehnte, Könige regieren durch mich. Mächtige Menschen entscheiden durch mich, was richtig ist. Sechzehnter, Herrscher regieren durch mich. Alle Richter auf der Erde richten durch mich. Siebzehnter, ich liebe Menschen, die mich lieben. Wer mich sucht, wird mich finden. Achtzehnter, bei mir sind Reichtum und Ehre. Bei mir sind alte Schätze und Gerechtigkeit. Neunzehnter, was ich gebe, ist besser als Gold. Es ist wertvoller als gutes Silber. Zwanzigster, ich gehe auf dem Weg der Gerechtigkeit. Ich gehe auf den Pfaden des Rechts. 21. Ich gebe denen, die mich lieben, Besitz. Ich fülle ihre Schatzkammern. 22. Jahwe schuf mich zuerst. Ich war der Anfang seiner Werke. Das war vor langer Zeit. 23. Ich bin schon immer da. Ich war da, als die Erde begann. 24. Ich war da, bevor es große Wasser gab. Ich war da, bevor es Quellen gab. 25. Ich war da, bevor es Berge gab. Ich war da, bevor es Hügel gab. 26. Ich war da, bevor er Land machte. Ich war da, bevor er die Erde machte. 27. Ich war dabei, als er den Himmel machte. Ich war dabei, als er das Meer festlegte. 28. Ich war dabei, als er die Wolken festmachte. Ich war dabei, als die Quellen des Meeres stark wurden. 29. Er gab dem Meer seine Grenze. Das Wasser durfte nicht darüber gehen. Er machte die Erde fest. 30. Ich war bei ihm als Helferin. Ich war jeden Tag glücklich. Ich spielte immer vor ihm. 31. Ich spielte auf der Erde. Ich freute mich über die Menschen. 32. Hört auf mich, meine Kinder. Es ist gut für die, die meinen Weg gehen. 33. Hört auf meine Lehre. Dann werdet ihr klug. Vergesst meine Lehre nicht. 34. Es ist gut für den, der mir gehorcht. Er wartet jeden Tag an meinen Türen. Er passt auf meine Tore auf. 35. Wer mich findet, findet Leben. Jahwe freut sich über ihn. 36. Wer mich nicht findet, tut sich selbst weh. Wer mich hasst, will den Tod.